Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Weimar, den 17. Jänner 1789. Diese Professur soll der Teufel holen, sie zieht mir einen Louisdor nach dem andern aus der Tasche. Die geheimen Kanzleien von Gotha und Coburg haben sich bereits mit Kontos für Expeditionsgebühren eingestellt und mit jedem Posttag drohen mir noch zwei andere von Meiningen und Hildburghausen. Jede kommt mich gegen 5 Taler und die Gothasche auf 6 zu stehen. Der Magister Quark soll auch über 30 Taler und die Einführung auf der Universität ihrer 6 kosten. Da hab ich nun schon eine Summe von 60 Talern zu erlegen, ohne was anders als Papier dafür zu haben. Die Sache geht schneller, als man gedacht und besonders schneller, als mein Beutel darauf gerechnet hat. Ein Glück ist's indessen, dass es noch in eine Zeit fällt, wo ich nicht ganz blank bin. Deinen sehr begierig erwarteten Brief habe ich noch nicht, weil die Post noch nicht herein ist, vermutlich. Ich habe doch nun den sichtbaren Genuss von meinem Fleiße, denn außer einem Paket von 9 gedruckten Bogen, das neulich abgegangen ist, qualifiziert sich schon wieder ein neues von 12 zur Versendung. Ich werde ordentlich überraschen mit meinen 3 Heften Thalia, die Göschen zugleich ausbringen soll. Ich vergaß dir neulich wegen der Memoire zu schreiben. Über die Ordnung bin ich noch nicht bestimmt, doch werde ich solche Epochen vorzugsweise wählen, die mit meinem Geschichtsstudium für dieses Jahr in näherer Beziehung stehen, also mehr aus den mittleren als aus den alten oder neuesten Zeiten. Den 22. Jänner. Ich wurde neulich unterbrochen, und da ich deinen Brief erst nachts erhielt, die Post aber mit Tagesanbruch ging, so konnte ich dir nicht sogleich antworten. Dein Urteil über die Künstler freut mich, überraschte mich aber auch gar nicht, weil wir uns ja kennen. Etwas ausführlicher hätte ich es gewünscht, aus dem vorzüglichen Grunde, weil ich mich mit dir gern einmal recht ausgesprochen hätte. Ich finde deine Bemerkungen meistens sehr wahr. In einigen Kleinigkeiten hast du mich missverstanden, so zum Beispiel, was ist der Menschenleben und so fort, zwischen diesem und dem vorhergehenden, das wir ihm umgetan, ist nur ein Komma. Es heißt also, was ist das Leben der Menschen, wenn ihr ihm nehmet, was die Kunst ihm gegeben hat? Ein ewiger, aufgedeckter Anblick der Zerstörung. Ich finde diesen Gedanken sogar tief, denn wenn man aus unserem Leben herausnimmt, was der Schönheit dient, so bleibt nur das Bedürfnis. Und was ist das Bedürfnis anders als eine Verwahrung vor dem immer drohenden Untergang? Dass es schwer hält, etwas auszustreichen, finde ich auch, denn was nur immer möglich war, habe ich bereits getan, ehe ich dir's schickte. Über ein Drittteil ist auf diese Art verschwunden. Ich fürchte, dass eher Mittelglieder noch nötig sein dürften, und da würde das Gedicht also noch länger, und die Länge ist's, was ich am meisten fürchte. Die Anfangsstrophe gefiel mir, auch als Anfangsstrophe, sie führt rasch in die Materie und verrät doch auch nicht gleich das ganze Geheimnis. Ich komme so gleichsam durch eine Seitentüre in die Peterskirche, aber das Schwere bei diesem Anfang ist immer die Brücke zu dem Übrigen, indessen behalte ich das Gedicht noch 2 bis 3 Wochen. Die Wahrheit geht verzehrend über Sternen, kann man dichterisch sagen, weil man sie mit dem Sonnenlicht zu vergleichen gewohnt ist. Vorzüglich aber im ganz prosaisch wahren Sinne, weil die nackte Wahrheit uns zu Narren machen würde, da unsere Vernunft nicht darauf kalkuliert ist. Ewiger Raum kann der Dichter insofern sagen, weil man die Ewigkeit braucht, um die Unendlichkeit zu durchlaufen, gerade so wie man sagen kann, ein viertelstündiger Weg, weil man so viel Zeit braucht, um ihn zu durchgehen. Um dem Worte kindisch auszuweichen, sieht man sie kindisch und sofort, will ich setzen, wird sie zum Kind, dass Kinder sie verstehen, und alsdann wird dort als Wahrheit uns entgegengehen, weil Stehen sich nicht auf Verstehen reimen darf, sonst gewinne ich bei dieser Veränderung auch noch das vor uns Stehen in dieser Strophe nicht zweimal wiederholt wird. Übrigens ein Beweis, Herr Patron, dass er nicht recht wachsam gelesen hat, sonst hätte er diesen Übelstand auch rügen müssen. Warum soll es nicht passen, dass die Künstlererscheinung in der moralischen Welt mit dem Lenz verglichen wird? Es gibt kein wahreres Bild, Kunst ist nicht die Bestimmung des Menschen, sondern die Blüte einer höheren Frucht. Zergliedere diese Vergleichung, du wirst sie immer wahrer finden. Statt stolzen Bogen und so weiter, wo du sehr recht hast, will ich ein weniger übertriebenes Bild zu wählen suchen. Eben schreibt mir Bertuch, dass es mit Mauken in Jena wegen der Memoire berichtigt ist. 4 Bände des Jahres, jeder ein Alphabet, der Bogen ein Karolin. Davon kann ich leben und dir noch ganz charmant den 4. Teil an den Werken zedieren. Mit Johannes soll der Druck angefangen werden. Deine gibbonsche Übersetzung schicke nur bald. Es ist mir sehr lieb, dass sie aus dem noch nicht Übersetzten ist. Stelle dir vor, dass mir der Geisterseher anfängt, lieb zu werden, und jetzt, da ich ihn hineilen muß. Das rettet ihn zwar von gänzlicher Leerheit, mir aber muß es immer so ergehen, dass meine Neigungen und die Umstände miteinander im Widerspruch stehen. Ich habe diese Tage ein philosophisches Gespräch darin angefangen, das Gehalt hat. Ich mußte den Prinzen durch Freigeisterei führen. Lebe wohl, schreib mir bald wieder, ich lebe jetzt fast nur von meinen Arbeiten, meinen Hoffnungen und dir. Grüße mir die Weiber recht herzlich. Schiller.